1 live. Noob und Nerd, die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis, Sie. Wohnzimmer. Ich hab voll Hungi. Ist doch eine Packung Fruit Loops. Dann hast du zum Mittagessen keinen Hunger mehr und Mama muss nicht kochen, sondern kann ins Xena-Forum. Hä? Oh Gott, das hat mein Vater immer gesagt. Ich kling schon wie der. Manuel, du bist bestimmt nicht wie dein Vater. Woher weißt du das? Naja, immerhin ist er Vater geworden und bei dir wüsste ich nicht, wie... Danke, ich nehme das mal als Kompliment. Aber ich benehme mich wie meine Mama. Ich kauf auch immer auf Vorrat ein, aber nur die wichtigen Sachen. Wir haben 40 Paletten Mascarpone? Was wollen wir damit? Ja, jetzt meckert ihr. Aber falls wir mal Tiramisu für eine Hochzeitsgesellschaft machen müssen, werdet ihr mir noch danken. Aha. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Henna-Tattoos. Tag, Herr Braunschweig. Haben Sie auch Eigenschaften von Ihren Eltern übernommen? Ja, ich bin eine ziemliche Mischung. Von meiner Mama habe ich die Liebe zu Fröschen. Ihre Mutter war Tierschützerin? Nein, Miss Piggy. Und was haben Sie von Ihrem Vater? Die Abneigung gegen Kryptonit. Wow! Erlebt Noob und Nerd live bei Best of 1 Live Comedy. 23. August, Zeltfestival Ruhr, Bochum. Alle Infos auf 1live.de.